Deutschlandradio Kultur, 7:51 Uhr. Die SPD muss die Ärmel hochkrempeln, sonst wird das nichts mit der Bundestagswahl. Von einem halbwegs guten Ergebnis bei der Europawahl hatte man sich Rückenwind versprochen und für Kanzlerkandidat Steinmeier noch am selben Abend einen Termin bei Anne Will vereinbart. Dieser Abend wurde nur leider für die SPD ein Desaster und für den Kandidaten eine Qual. Mindestlohn, Opel Arcandor, keines dieser Themen hat bislang so recht gezündet. Morgen kommen die Sozialdemokraten zu einem Parteitag in Berlin zusammen und ich begrüße jetzt am Telefon Ralf Stegner, Vorsitzender des Landesverbandes Schleswig-Holstein. Guten Morgen, Herr Stegner. Schönen guten Morgen. Die SPD ist in den jüngsten Umfragen nochmal um 3 Punkte bei der Sonntagsfrage abgesackt auf 25%. Ist die Bundestagswahl schon jetzt für die Sozialdemokraten verloren? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Natürlich war die Europawahl für uns eine große Enttäuschung und das hat seine Nachwehen. Und wenn dann alle schreiben, naja, die SPD hat bestimmt überhaupt keine Chancen mehr, dann zeigt sich das dann auch in den ersten Umfragen. Aber wir haben ja Erfahrungen damit. Am Tag der letzten Bundestagswahl, ich kann mich sehr genau daran erinnern, da war in sämtlichen Sonntagszeitungen, es gibt 7 oder 8 Stück davon in Deutschland, die Union bei 40% in allen dieser Umfragen. Und am Ende waren wir 1% auseinander, deutlich unterhalb dieser 40. Also ich glaube, auf die Umfragen kann man so viel nicht geben. Allerdings ist natürlich wahr, die SPD muss ordentlich kämpfen. Denn wir müssen unsere Anhänger stärker mobilisieren, als uns das bei der Europawahl gelungen ist. Wir tun es immer schwer bei Europawahlen, also besonders schwer. Aber vor allen Dingen geht es natürlich schon darum, dass wir unseren Anhängern deutlich machen müssen, wenn ihr nicht wählen geht, weil ihr vielleicht nicht wieder Vertrauen zu uns gefasst habt, das ja in den letzten Jahren ein bisschen ramponiert worden war, dann kriegt ihr eine schwarz-gelbe Regierung. Und das ist sicher was die Mehrheit der Menschen nicht will, denn wer will schon, dass der Kündigungsschutz abgeschafft wird und Mindestlöhne keine Chance mehr haben? Wer will schon, dass wir wieder Atomenergie kriegen? Oder wer will schon, dass die Reichen im Wesentlichen entlastet werden und normale Kinder und Familien beispielsweise bei Bildung hohe Gebühren bezahlen müssen? Ich glaube, der Mehrheitswille der Bevölkerung ist ein anderer und den muss man dann ansprechen, muss ihn mobilisieren. Dafür müssen wir ordentlich kämpfen, das können wir aber. Herr Stegner, aber der Negativwahlkampf, der hat ja schon bei der Europawahl nichts gefruchtet. Ich weiß nicht, was daran Negativwahlkampf ist, wenn man sagt, dass die SPD... Wenn man über die Schwächen der anderen redet, statt über die eigenen Konzepte. Nein, das eigene Konzept besteht darin, dass wir Aufstieg durch Bildung garantieren, dass wir für gute Arbeit stehen, dass wir für eine Arbeit stehen, von der man ordentlich leben kann und für Qualifizierung und dass wir Mitarbeitern Chancen geben wollen und dass wir das eben nicht in einer Form machen wie die anderen, die sagen, wir tun für wenige viel und für viele wenig. Das ist kein Negativkonzept, sondern das stellt den Konzepten von Schwarz-Gelb das gegenüber, was im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung ist. Also Negativwahlkampf ist das nicht. Wobei ich natürlich schon sage, man muss immer die Unterschiede deutlich machen, damit die Menschen nicht den Eindruck haben, die SPD sei nur der Betriebsrat der Nation und sorgt dafür, dass es nicht ganz so schlimm kommt. Also wir müssen schon sagen, wo unsere Konzepte liegen. Ich will ein Beispiel nennen, wenn wir für eine Energiewende etwa eintreten, dann heißt das für uns nicht nur raus aus dem Atom, sondern dafür sorgen, dass wir etwas hinbekommen, wo Versorgungssicherheit, wo Bezahlbarkeit und Klimaschutz zusammenkommen. Und so ein Programm hat ja eine andere Partei gar nicht, die CDU jedenfalls schon gar nicht. Ich nehme ein anderes Beispiel, nämlich Arcandor. Da hat Parteichef Müntefering zuerst die Rettung der Arbeitsplätze versprochen. Kanzlerkandidat Steinmeier wollte eine Kreditzusage für Arcandor. Und am Schluss war dann Finanzminister Steinbrück heilfroh, dass er in dieses Fass ohne Boden keine weiteren Steuergelder mehr schütten musste. Da sind Sie ja zu kurz gesprungen offensichtlich. Also ich teile diese Einschätzung überhaupt nicht. Wir haben überhaupt nichts versprochen, sondern wir haben gesagt, wir setzen uns für die Arbeitsplätze ein. Und das in der Tat, glaube ich, ist auch das, was wir tun müssen. Sie können doch nicht allen Ernstes Milliarden in Banken stecken, um dafür zu sorgen, dass unser Wirtschaftssystem nicht zusammenbricht. Der Staat repariert etwas, was die Politik nicht angerichtet hat, sondern Marktradikalismus. Und dann sagen Sie, naja gut, wenn es aber um reale Arbeitsplätze geht, dann sind uns die Menschen egal. Nur weil der Gutenberg im Augenblick, hymnische Kommentare dafür bekommt, muss es nicht richtig sein, die Arbeitsplätze einfach aufzugeben. Und die Behauptung, Insolvenz sei ja ganz prima, man müsse sie geradezu anstreben, das ist ja wunderbar. Das hat mit der Alltagserfahrung von Menschen gar nichts zu tun. Das bedeutet nämlich, sie abzuschreiben. Aber Tatsache ist, dass die Regierungsverantwortung auch bei der SPD liegt und dass sie nicht dementsprechend gehandelt haben. Sie sind ein bisschen als Löwe gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Na, so würde ich das nicht sagen, sondern ich würde sagen, in der großen Koalition mit der Union, die eben auch ihren Teil hat, der sich nicht so sehr um die Arbeitsplätze kümmert, kann man nicht alles durchsetzen und man darf sich nicht täuschen lassen. Die Kanzlerin auf der einen Seite tut so, als ob sie sozialdemokratische Überzeugung hätte. Sie redet so. Und in Wirklichkeit lässt sie ihren Minister Guttenberg gewähren. Und wäre die Konstellation eine andere, also wäre da eben nicht Peer Steinbrück, wäre da nicht Frank Steinmeier oder Olaf Scholz, der sich um Kurzarbeit gekümmert hat, dann hätten wir eine höhere Arbeitslosigkeit. Und dann würden Herr Westerwelle und Herr Merz und Herr Guttenberg und andere das Kommando haben. Also insofern, glaube ich, ist es den Menschen sicherlich lieber, wenn sie wissen, dass Sozialdemokraten sich für jeden einzelnen Arbeitsplatz einsetzen. Und das tun sie, auch wenn das nicht immer mit Erfolg geschieht. Aber wie gesagt, in der Großen Koalition ist es auch nicht immer möglich, alles durchzusetzen. Ich glaube, es ist die schlechtere Lösung jetzt herausgekommen. Und ich finde es im Übrigen auch daneben, dass man sich zum Beispiel für die Arbeitsplätze bei den Kaufhäusern eben nicht einsetzt. Und was heißt hier marodes Unternehmen? Dann muss man sich eben also bei finden Sie das Verhalten von Peer Steinbrück, Ihrem eigenen Finanzminister, daneben? Der hat ja gesagt, dafür könne man kein Geld ausgeben. Nein, das hat er so nicht gesagt, sondern er hat zunächst mal auch mit dazu beigetragen, zu versuchen, eine Lösung zugunsten der Arbeitsplätze herbeizuführen. Das ist im Endeffekt nicht gelungen. Das Nachsehen haben hier die Menschen, die dort arbeiten, viele Frauen, die dort arbeiten und die Städte, in denen womöglich, wenn die Kaufhäuser weg sind, Verödungsprozesse einsetzen. Das kann man nicht richtig finden. Ich finde übrigens nicht, dass man sich orientieren muss an dem, was einem Volkswirtschaftsprofessoren sagen. Und ich bin eher dafür, dass man die, die das alles angerichtet hat, zur Verantwortung zieht und bei der Refinanzierung berücksichtigt. An einem Punkt sind wir uns ja einig. Wir wollen nicht einfach Geld, Steuergeld in irgendwelche Unternehmen hineingeben, egal was daraus wird, sondern man muss an Zukunftskonzepten arbeiten. Aber bei der Refinanzierung muss man sich an die halten, die das angerichtet haben, statt dass Manager, die entlassen werden, auch noch ihre Abfindung von der Steuer absetzen dürfen, wie das momentan leider der Fall ist und mit der Union nicht verändert werden konnte. Herr Stegner, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Ralf Stegner, der Vorsitzende des Landesverbandes Schleswig-Holstein der SPD, zu ihrer Lage vor dem morgigen Wahlparteitag. 7:58 Uhr.